Also gingen die Schneider von Sachsen fluchend voneinander, jeder woher er gekommen, und hatten sich von Tills Konsilium nichts denn müde Beine geholt. Ihr eigener Schad! Was trauen Sie und folgen dem Erzschelm, dem schalkigen Jäger? Herrgott, indem wir uns Schwänke vom Till zum Besten geben, brennt das Feuer runter und wir sind Frostbeulen in einer Viertelstunde. Herr Werkswirtin, warum lasst ihr das Feuer außer Acht? Mir scheite drauf, oder ihr seht keinen Viertelpfennig von mir. Ja, und Wein für alle. Auch könnt ein handlich Stück Saft braten, keinen hier bettlägerig machen. Dem hat das Luderwetter da draußen vielleicht seine Zehen, aber nicht seinen Witz abgefroren. Das hör einer an. Wein und Saft braten. Und mit was willst du Hammelschreck zahlen? Willst du sagen, Kumpan, dass diese Schweinsblase etwa voll Geld? Voller Weißpfennig ist dieser Beutel. Und weil ich durch Salomons Hilfe dem Wetter draußen entkommen konnt, halte ich die Herbergsstube frei. Wirtin, sehen wir bald Wein und einen Mordshieb von einem Braten? Er muss ein Rosttäuscher sein, sag ich. Wie kommt ihr auf Rosttäuscher? Weil bloß Rosttäuscher in Lumpen und mit einem Batzen unter dem Bettel ihre Wege ziehen. Ein Haken hat's wohl mit ihm. Über die Schwenk hat er nicht eine Miene verzogen. Lasst euch das sagen. Unser Gesell hat so wenig mit einem Rosttäuscher zu tun, wie ihr mit dem Henker von Erfurt. Man sagt, Gevatter, unsere Schwenk vom Eulenspiegel hätten euch gröblichst missfallen? Missfallen? Will ich nicht sagen. Freilich, ich acht am meisten die Schalkheit aus des Erznarren Jugend. Was? Ihr wisst Schwenke vom Till? Und haltet damit zurück? Ihr steht in Kreide bei uns. Zahlt eure Schuld aber gleich. Wie aller Welt bekannt und also auch euch, konnte niemand zu Weg bringen, dass Eulenspiegel ein Handwerk lernt. Welche Umstände an Wipken, die Mutter von Till, auch immer anstellt, am Ende kam nichts heraus wie eine Schalksnarretei. An der Saal aber, wohin der Vater Klaus Eulenspiegel mit den Seinigen gezogen, lernt Till auf dem Seil gehen. Und er zog das Seil von seiner Mutter Hinterhaus über die Saal in ein Anderhaus gegenüber. Sticht euch ein Floh oder was gibt's? Da, über der Saal hoch oben, da tummelt sich eins in der Luft und flattert mit seinen Armen wie ein verwundeter Habicht. Höllisches Blendwerk, fort! Fort, Satanas, fort! Blendwerk, Habicht, euch Weiber erhitzt das dauernde Kirchgehen. Und jetzt setzt er sich hoch oben in der Luft, mitten über der Saal. Auf was setzt sich der Kerl? Da ist doch nirgends ein Stuhl, noch ein Brett. Wie kann der sitzen? Herrgott, gib mir Geduld mit diesem gackernden Weibsvolk. Auf ein Seil setzt er sich. Seht ihr denn nicht das Seil? Der Sohn von der Zugezogenen. Ja, von Ann Wübgen. Das ist der Till. Till, wie geht's dir da oben? Friert jeder Wind nicht den Hintern fort? Man muss das der Mutter sagen. Oder der Pfand holt sich gar einen Schaden da oben. Ann Wübgen. Ann Wübgen. Ann Wübgen. Blickt über die Saal. Seht, welche Schalksnarretei euer Sohn wieder treibt. Till! Till, dass du mir auf der Stelle vom Strick herunter ins Haus steigst. Auf der Stelle, sag ich dir. Und euer Empfang wird eine Tracht Hiebe sein, wie Ivas Mutter. Das kann warten. Ich sag dir's nicht zweimal. Du steigst mir vom Strick. Warum? Ich hab meine Kurzweil hier oben und mein Ausblick ist weit, weit, sag ich euch. Deinen Ausblick, den will ich dir nehmen, du Schabernack, dass du einen Denkzettel fürs Leben hast. Mutter, Mutter, tut's nicht, tut's nicht. Da, an Wippen schnallt den Till sein Seil durch. Mutter! Was, Till, was alles nass? Noch so eisig um die Zeit. Aber er konnte ja das Bad nicht erwarten. Und gleich mit dem Steiß voran. Unser eins fängt den Bad mit Füßen an. Aber der Till macht's mit dem Steiß. Hinterlästige Ratzen. Hundsflöhe. Mistwanzen, die ihr alle wartet. Diesen Spott. Der zahle ich euch. Den zahle ich euch heim. Hey, ihr! Der Till hat wieder ein Seil gezogen. Aber diesmal nicht über die Saal. Diesmal über den Hof. Zum Giebel. Vom Nachbarn. Das lasst uns sehen! Ja! Hey, Till! Wieder so emsig da oben im kalten Wind? Was denn, Till? Hast du dein Bad schon vergessen? Ihn hungert's nach blauen Flecken. Nach Beulen am Hintern. Denn seht, der Till hat auf dem Seil ein Kunststück geübt, welches die Welt noch nimmer gesehen. Ein gänzlich verwunderliches, ein halsbrecherisch Kunststück. Und jeglich, in dem es vor Augen wird kommen, soll nicht anders sein, als wie wenn Ostern und die heilige Weihnacht auf ein und denselben Tag fallen. Was denn? Sag doch! Freilich, zum besseren Gelingen von meiner Kunst, wär mir eine Sach nötig, die ich nicht leicht von euch fordern kann. Na was? Sag schon, was hier vonnöten wär. Wenn wir sie aufbringen, sollst du deine nötige Sache haben. Red schon, Till. Hallo, los, Mann. Ja, wo ihr's nicht anders wollt. Ich bräuchte von jeglicher Person unter mir einen Schuh. Der führt was im Schilde. Was soll's denn mit dem Schuh, Till? Den linken Schuh, dass ihr's wisst. Weil mich ein rechter Schuh in meiner Kunst irrleiten könnt. Und euer Ergötzen, wer hin? Meinethalb, von mir aus sollst du den linken Schuh haben. Was kann's denn schaden? Ich geb meinen dazu. An der Wand lehnen Mistpforten. Da hängt eure Schuhe dran und reicht sie mir hoch. Was starrst du? Gib ihn deinen dazu. Hast du Furcht um deinen Fliegenlatz? Na mach, reich dem Till deinen Schuh hoch. Na wird's bald. Was denn? Habt ihr nicht mehr linke Schuh? Ich zähle erst lumpige 13, aber ich brauch 100, was red ich? 200 linke Schuh brauch ich. Und merkt's euch, rechte Schuh nehm und nehm ich nicht an. Schon einer könnt mein ganzes Schalkstück verderben. Da hast du meinen Schuh auch. Nimm meinen zuerst. An meinem wird's nimmer was verderben. Nimm Till. Hier Till. Nimm meinen. Meiner. Meiner. Hier. Aber das ist, weil Auf eine Schnur, scheint's mir, fädelt er unsere linken Tretleder alle. Schnur? Hast du jetzt genug, linke Schute? Ja, jetzt könnt's angehen. Jetzt sehe ich an die 200 linke Schuh auf meiner Schnur. Dann zeig uns aber deine Kunst, Till. Los, Till, jetzt endlich dein Schaltstück. Über eure Ungeduld aber auch. Wollt ihr denn nicht erst eure Augen weiden an der gewaltigen Schuhkette? Oh, super, ja. An diesem Halsgeschmeide der klaftergroßen Riesenfrau Goliathia. An diesem gewaltigen Bandwurm, welchen der mächtig und fette Höllenhund Glutzahn aus seinem After gefurzt. Jetzt aber! Ach, wo hab ich meinen Verstand? Fehlt mir doch fürs letzte Gelingen von meiner Kunst noch ein Messer. Hier, Till, nimm eins. Wie war's? Meins ist schärfer. Meins ist aber nagelneu und erst gestern geschliffen. Dank euch, ihr Braven, brauchte ich eben noch 200 Schuh, so langt mir diesmal ein einziges Messer. Und jetzt reißt euer Maul auf und den Odem lasst stillstehen in eurem Hals. Eure Horchlöffel richtet zu mir hoch und eure Schieläpfel macht weit, dass sie groß wie Rindsglotzen werden. Denn wie ich bis drei gezählt hab, soll mein Kunststück geschehen. Eins, zwei, drei! Er schneidet die Schnur durch! Till, was machst du? Oh! Ja, ihr lausigen Spottwanzen. Und jetzt seid flink wie die Wiesel. Fischt unter den Stücker 200 euren eigenen linken Tretlatsch heraus. Gemeinheit! Hinterhältig! Au! Aua! Das ist mein Schuh! Nein, aber löschlich! Das ist mein Schuh! Vors Haus. Der wird wissen, warum. Diesen Prügel, den drösch ich in Stück auf seinem Wanst. Für all die Beulen und blauen Flecke. Psst, seine Mutter. An Wipgen, wollt ihr euren Sohn die Till nicht bitten, dass er zu uns hier rauskommt und wieder nach Teil mit uns treibt? Sagt ihm, diesmal hatten wir ein unerhörtes Schalkstück vorzustellen. Der Till hält's mit keiner Schalksnarretei mehr. Er ist ein strebsam und fürbildlich Schuhflicker worden. Der weiß warum. Hasenfuß der. Der Feigling. Till, mein Allerbestsohn, an die 4 Wochen flickst du jetzt Helmstädter Schuh. Aber jeder Mensch braucht einen Verschnauf. Willst du nicht mindestens auf einen Atemzug in den Hof. Da sind scharenweise Jungen mit Prügeln und Stricken. Die wollen, dass du Schalksnarretei mit ihnen treibst. Mit Prügeln und Stricken? Ja, und Lederriemen haben sie bei sich. Und manch einer gar ein Dreschpflege. Mach die Tür dicht. Mach die Tür dicht, sag ich. Die Schalksnarretei und die Dreschflegel und die Prügel und Strickend, die sind vom höllischen Satanas, Mutter. Oh, yeah. Ja. Sollen sie denn eilig zurück? Abgeschworen habe ich jeglichen Blendwerk, jeglichen Schwenken und aller Gaukelei. Schuhflicken will ich. Mein Lebtag fortan. Da hat ein Engel sein heilig Gefieder über dich breit gemacht. Und dafür hat deine Mutter dankbar einen kärglichen Lohn. Lohn? Für mich? Bei meiner Muhme Tilda im Dorf Zwicklingen ist kommenden Sonntag Kircheweih. Da wollen wir zwei hin. Die dreschen einander nur den Haber aus, der sie juckt. Ihren Haber und ihre Zähne dazu. Mir aber sind meine Zähne teuer. Und den Haber leid ich am besten, wenn er mich am stärksten juckt. Volatil. Das kommt von keinem Haber, das kommt von... Das kommt vom Wein. Das Lärm für den Leben, Till. Ein besser Jucken als jeglicher Haber, das macht ein Krug Weins. Ein feiner Jucken, ein angenehm Krisseln, ein waghalsig, leichtfüßig Tanzen auf dem Seil. Obacht, Till, dass du keinen Fall tust vom Seil. Aus dieser Höhe wird das Fallen kein Spaß vertreib mehr. Immen. 1, 3, 5. Immenstück. Und 4, 7, 9. Leere. Immen. Ausgediente Immenstück. Mein Sohn, die Imm, ist ein fleißig und feiner Gesell. Sie sollt dir Fürbild und Gleichnis sein. Zu dieser Gnaden, Herr Pfaff, ich will tun, wie die Immen tun. Ich will in einen Immenstock kriechen und denken, ich werde inmitten von Honig und mir's wohl sein lassen dabei. Freilich bitte ich, halte zu Gnaden, dass ich ein sehr groß und fett Immen bin nach Immenverstand und also einen ganzen Stock für mich allein brauch. Duster ist's hier allemal. den Geruch hätt ich mir mehr lieblich fürgestellt. Was macht's? Lustig schlafen wird sich all hier gut lassen und einen Traum will ich mir machen. Einen Traum vom gewaltig langen Seil, das gespannt ist von der Domspitz zu Naumburg übers ganze weite Land bis hin an die Domspitz zu Erfurt. Und auf diesem selbigen Seil will ich mich tummeln.